Erster Gott sprach zu Mose. Zweiter, gib mir alle Erstgeborenen. Das erste Kind und das erste Tier gehören mir. Dritter, Mose sagte zum Volk, denkt an diesen Tag. Ihr wart Sklaven in Ägypten. Gott befreite euch mit großer Kraft. Esst kein Brot mit Hefe. Vierter, heute verlasst ihr das Land im Monat Abib. Fünfter, Gott bringt euch in ein neues Land. Er versprach es euren Vätern. Dort feiert ihr dieses Fest in jedem Jahr. Sechster, esst 7 Tage lang Brot ohne Hefe. Am 7. Tag feiert ihr ein Fest für Gott. Siebter, in diesen 7 Tagen gibt es kein Brot mit Hefe. Niemand darf Hefe im Haus haben. Achter, erzählt euren Söhnen an diesem Tag, Gott tat das für mich. Er holte mich aus Ägypten. Neunter, dieses Fest ist wie ein Zeichen an eurer Hand. Es erinnert euch an Gottes Regeln. Gott befreite euch mit großer Kraft. Zehnter, haltet euch jedes Jahr zur gleichen Zeit an diese Regel. Elfter, Gott bringt euch in das Land der Kanaaniter. Er versprach es euch und euren Vätern. Zwölfter, dann gebt Gott alle Erstgeborenen. Alle ersten männlichen Tiere gehören Gott. Dreizehnter, für jeden ersten Esel gebt ihr ein Lamm. Wenn nicht, müsst ihr den Esel töten. Aber jeden ersten Sohn kauft ihr frei. Vierzehnter, euer Sohn wird später fragen, warum machen wir das? Sagt ihm, Gott befreite uns mit großer Kraft aus Ägypten. Fünfzehnter, der Pharao war hart. Er ließ uns nicht gehen. Da tötete Gott alle Erstgeborenen in Ägypten. Deshalb opfern wir die ersten männlichen Tiere. Sechzehnter, das ist wie ein Zeichen an eurer Hand. Es erinnert euch an Gottes Hilfe. Er führte uns aus Ägypten. Siebzehnter, der Pharao ließ das Volk gehen. Gott führte sie nicht den kurzen Weg. Dort gab es Krieg. Das Volk sollte keine Angst bekommen. Achtzehnter, Gott führte das Volk einen Umweg durch die Wüste. Sie gingen zum Schilfmeer. Die Israeliten waren bereit für den Kampf. Neunzehnter, Mose nahm die Knochen von Josef mit. Josef wollte das so. Die Israeliten gaben ihm früher ein Versprechen. Zwanzigster, sie zogen von Suchot nach Etam. Das liegt am Rand der Wüste. 21. Gott ging vor ihnen her. Am Tag war er eine Wolke. In der Nacht war er ein Feuer. So hatten sie Licht. 22. Die Wolke war am Tag immer da. Das Feuer war in der Nacht immer da.